heute wird es mein Glückstag sein, denn ich bin nur mit dir allein. Ab heute fängt mein Leben an, nur du bist schuld daran, weil du alles für mich bist, man mit dir die Zeit vergisst. Ich sag nur Baby, du bist schön, Baby, wunderschön, du bist die Lady, mit der ich leben will. Was für ein Glück, was für ein Glück. Seit wir zwei uns begegnet sind, fühle ich mich wieder wie ein Kind. Bei dir kann ich glücklich sein und nie mehr so allein. Deshalb sehn ich mich nach dir, schau noch mal ganz lieb zu dir. Sag nur Baby, du bist schön, Baby, wunderschön, du bist die Lady, mit der ich leben will. Ich lieb dich, Baby, so wie nie, du bist wie Magie, und ich kann's noch gar nicht glauben, dass ich dir begegnet bin. Was für ein Glück, was für ein Glück. Ja, ich kann's noch gar nicht glauben, dass ich dir begegnet bin. Was für ein Glück, was für ein Glück. Was für ein Glück, was für ein Glück.